Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Wir kommen zu unserer Podcast-Besprechung von Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 4 von den zwei Episoden, Episode 11 und Episode 12 mit dem Titel Wake Up und Hot Potato Soup. Und in diesen zwei Folgen ist besonders viel passiert, was May angeht. Die ganze Saga um sozusagen Androidin May und der echten May, die in dieser Simulation noch gefangen ist. Hat sich hier jetzt gerade, ist eigentlich gut, dass wir die zwei Folgen jetzt wieder zusammen besprechen. Weil jetzt ist sie eigentlich aufgekommen, alle wissen es jetzt, May ist ein Roboter. Also die May, mit der sie jetzt da immer interagiert haben. Und ich finde es gut, dass sie das jetzt eben noch nicht noch länger in die Länge gezogen haben. Und es ist ja auch zwischen Coulson und May dann noch was passiert. Und meine Reaktion war wortwörtlich so, also ja, weil, ja, es ist, also ich finde sonst Geschichten, wo irgendeine Roboterfigur mit einem Mensch irgendeine Beziehung aufbaut, eigentlich immer super, aber hier wissen wir ja, dass sie dann auch darauf programmiert ist, das auszunutzen, damit sie an den Darkhold herankommt und so, und es ist halt wie, okay, es sind zwar May, ihre Erinnerungen und Gefühle sind da vielleicht schon mittendrin in ihrem androiden Gehirn und vielleicht deswegen haben sie eine authentische, wie sagt man, Herkunft, aber ja, es ist dann doch, also ja, es war doch nicht richtig. Also so empfinde ich es, weil Radcliffe das ja auch wie gewusst hat, er sagt ja eben, wer sie denn möchte, dass, um das geht es dann, dass sie an Coulson dann auch besser rankommt, wenn sie ja das, diese Gefühle dann kann, Folgen, die richtige May eh schon hat. Also aber ich fand es schön, dass dann schnell aufgeklärt wurde, also dass Coulson selber sofort merkt, oh warte, das macht keinen Sinn, du bist nicht die Richtige und die anderen haben es ja dann auch gerade noch gemerkt, dass da ist nicht irgendwie 5 Episoden lang Coulson mit einer Roboter-May eine Beziehung aufbaut oder weiterentwickelt und dann wäre es alles noch viel komplizierter. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass ich bei Coulson geglaubt habe, immer, dass er es rausfinden wird oder dass er es eh schon weiß oder so. Oder merkt. Naja, eh schon weiß, vielleicht nicht. Dann hätte er schon was unternommen. Aber und ich war irgendwie so, dieser Kuss, ich dachte so, okay. Und dann dachte ich aber, dass er es auch schon vorher gewusst hat. Ich weiß auch nicht. Also ich habe das Gefühl, in dieser ganzen Szene, dass er schon... Ich weiß nicht, ob sie sagen wollen, er hat es beim Kuss gemerkt, weil aus Küssen wird immer so eine große Sache gemacht, von wegen der True Love's Kiss. Und im Kuss entdeckt man wirklich, ob die Person zu einem passt. Oder es wird immer so... Es wird diese aufgebaut um Küsse so. Und... Aber ich hatte irgendwie, nachdem er dann so reagiert hat, das Gefühl, dass er es vielleicht auch schon wusste, bevor er sie geküsst hat, um es vielleicht nochmal zu testen oder so, oder einfach um mitzuspielen, auch mit ihr. Weil wenn er schon gecheckt hat, irgendwas stimmt hier nicht, war er ja nicht so blöd. Also passt es zu ihm, wenn er trotzdem weiter mitspielt. Und wenn er dann das Gefühl hatte, es würde... dass sie irgendwie versucht, ihn dazu zu bringen, kann ich mir gut vorstellen, dass er dann auch mitspielt. So. Ich habe mir eh gedacht, dass vielleicht das May halt doch wie so ein bisschen pusht, eben so Kommentare macht und auch den Kuss irgendwie in die Wege leitet, dass das vielleicht schon als dann nicht typisch für May eigentlich empfunden wird, dass Coulson da vielleicht schon merkt, sie ist ein bisschen aufdringlicher oder was könnte der Grund sein. Und so. Also da habe ich mir gedacht, da könnte man es schon merken, weil May ja sonst überhaupt nicht in dieser Art vielleicht eine Beziehung aufbaut. Also was war viel direkter und im Hintergrund wissen wir ja, weil eben ihre Programmierung ihr sagt, sie muss an Coulson näher kommen wegen Buch und so weiter. Ja. Aber trotzdem hat er sie dann... Ja, stimmt eben. Aber vielleicht hat er es einfach so im Hinterkopf behalten und dann, als sie das Buch nicht hergeben wollte, war es so deswegen so schnell klar, weil eigentlich hätte er dort total verwirrt sein können oder so, aber er hat es sofort gecheckt. Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass Coulson ist ein Spion, der auf sowas ausgelegt ist. Er ist kein, also er ist einfach, er ist der Diplomatie, also nicht Diplomatie, er ist der Red, der redet, der Leute beobachtet und sie liest. Das ist sein Element. Ich denke, dass er das schon, ja, und genau. Ich würde einfach unterstützen, was du gesagt hast. Und was ich sagen wollte, war zu diesen beiden Folgen um May, war, dass ich es gut fand, dass wir diese beiden Folgen bekommen haben und May jetzt so sehr im Mittelpunkt stand, weil wir haben eine Frauenfigur, die sediert ist, die quasi betäubt ist, die quasi gerade ganz wenig Handlungsmacht hat, weil sie kann sich ja nicht bewegen, ihr wird was vorgemacht. Der Roboter ist auch programmiert von Radcliffe. Der Roboter wehrt sich zwar dagegen oder versucht sich dagegen zu wehren, aber ist halt auch unter der Herrschaft von Radcliffe. Und das heißt, wir haben eine weibliche Figur, die ganz wenig Handlungsmacht hat. Und deswegen, und in den letzten Folgen wir auch nicht so viel von ihr mitgekriegt haben. Und es war einfach klar, sie kann gerade ganz wenig machen. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass wir jetzt zwei Folgen hatten, wo das im Mittelpunkt steht. Wo es im Mittelpunkt steht, dass May versucht dagegen anzukämpfen, wo wir viel von ihr sehen, wo wir auch dieses kleine Maß an Widerstand, das sie haben kann, gesehen haben. Genau, also sowohl, also Roboter May versucht ja quasi gegen Radcliffe anzukommen. Und ich weiß gar nicht, die echte May ist, glaube ich, von Anfang an immer noch sediert. Ich glaube, das war ja nur, dass sie sich einmal wehrt, das war in einer anderen Folge, wo sie sich da losmacht. Aber genau, das, wo sie von diesem Spa-Simulation, dass die eben nicht hat nicht geholfen, sie ruhig zu stellen. Aber nachher haben sie es dann angepasst. Genau, und das war ja schon in der früheren Folge, aber quasi in ihren Simulationen sehen wir, dass sie auch ja versucht, dagegen anzukommen, wo sie dann auch sagt, ja, aber ich werde jedes Mal besser. Irgendwann werde ich es cracken. Ich weiß nicht. Vielleicht klappt es ja. Genau, also das fand ich sehr gut, dass wir jetzt mal so viel von ihr gesehen haben und nicht quasi wir ständig sie nur in der Position haben von der die, dass nicht auch noch das Bildmaterial so ist, wir schauen auf May, wie sie bewegungslos ist, so, sondern auch wenn sie immer noch quasi gefangen ist, sehen wir aber trotzdem, sie kämpft dagegen an, so. Sie ist ein aktiver Charakter in diesem Ganzen. Sowohl die Decoy May als auch die echte May sind beide versuchen aktiv etwas zu machen und wir wissen und versuchen ihre Agency irgendwie wahrzunehmen, auch wenn sie sehr beschränkt ist. Das fand ich dann auch, das hat mir so leid getan. Also der Roboter May hat mir am Ende echt leid getan, weil sie ja quasi wirklich gegen ihr einen großen Teil ihres eigenen Programms arbeiten muss. Weil wenn wir sagen, dass Mays Hirn ihr Programm ist, dann ist ja die Änderung, die Radcliffe vorgenommen hat, stehen dem ja entgegen. Also das heißt, ein ganz großer Teil von ihr ist ja quasi, funktioniert ja quasi, also suggeriert ihr ja, dass sie eigene Wünsche und Bedürfnisse hat und so. Und das ist so ätzend, weil sie will, wir wissen, dass Decoy May dagegen eigentlich gerne ankommen würde. Also wenn sie quasi ein selbst funktionierendes System wäre, wird sie das nicht tun, was sie am Ende macht. So. Stimmt. Genau. Und das hat mir schon leid getan, weil sowohl quasi Shield sie jetzt zurückgelassen hat, als auch halt Radcliffe. Und ich, genau. Also sie ist ja am Schluss in der Shield-Basis. Ah, haben sie mitgenommen? Ah, ja, stimmt. Ja. Stimmt. Nein, sie haben sie mitgenommen. Ja. Und haben sie damit noch nicht sie auseinandergenommen. Genau. Ja. Vielleicht, sie wollen so May finden. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass May, Roboter May dabei auch irgendwie wirklich helfen kann. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Weil jetzt hat sie wie das mit dem Darkhold, diese Programmierung ist jetzt vielleicht wirklich zu Ende und dann bleibt nur noch der May-Teil übrig. Ich fand es ein bisschen komisch, dass Radcliffe ja sagt, ja, dass sie ja nicht, also to last, sie ist nicht dafür gedacht, weiter zu bestehen. nach ihrer Mission, aber sie ist ja trotzdem noch dort. Also, wie es aussieht, aktiv. Obwohl sie haben sie dort wohl wie ausgeschaltet. Okay, das wissen wir jetzt auch nicht, weil die Details da sind. Aber ich hätte mir vorgestellt, dass sie irgendwie sich irgendein Selbstzerstörungsmodus aus der Bösewicht-Sicht mehr Sinn machen würde, aber das ist jetzt nicht der Fall. Ja. Damit noch mehr interessante Szenen passieren. Aber wer weiß, vielleicht, obwohl, ja, okay, wir sehen es auch. Ja, war aber auch grad, meine Überlegung. Hatte ich auch gedacht, ob das jetzt bedeutet, dass sie sich quasi selbst ausschaltet oder so. Ja, eben, das wäre noch logisch. Ja, und ich hatte zu May noch, dass sie, der Decoy May hat was an, die hat so ein man sieht immer ihren BH und dann dachte ich, May trägt so einen BH, der sieht nicht besonders praktisch aus, wenn man kämpfen will, weil er ist tief, er sitzt, also in der Mitte zwischen den beiden Brüsten ist er tief geschnitten und das ist halt für Sport nicht geeignet. Also ist erstens schon mal überhaupt kein Sport-BH. Und zweitens, auch von quasi Nicht-Sport-BHs ist es nicht einer, der richtig fest sitzt. Und da dachte ich, ist auch wieder so ein Ding, Kleidung, es ist einfach nicht praktisch. Und dann dachte ich, wir können jetzt aber nicht wissen, das ist Decoy May. Echte May hätte vielleicht was anderes an. Ja, so. Und am Roboter ist es vielleicht auch eher egal, genau. Oder so, die spüren das, dann müssen das nicht spüren. Ja, wobei, auf Robotern kommt es in den Weg, oder ist es unpraktisch? Ja, je nachdem. So. Ja. Aber ja. Und vor allem denke ich schon, weil sie ja länger drauf programmiert war, nicht zu wissen, dass sie einer ist. Dass sie ein Roboter stimmt. ist. Ja, und dann hatte ich bei ihr noch, sie hat ja dann am Ende das Szenario Bahrain. Und da war meine Hoffnung, dass sie irgendwann checkt, dass das nicht richtig ist, weil in Bahrain muss sie doch das Mädchen ausschalten. Genau, ja. Und das hat er nicht gewusst, weil sie ja rettet ja das Mädchen. Oder ich habe mich gefragt, oder hat er dafür gesorgt, dass das Szenario jetzt mal so ist, wie sie es gerne gehabt hätte? Also auch, dass sie am Ende ihren Mann anruft. Ja. So habe ich es verstanden. Ja, dass es, dass das sie beruhigt, ein Kampf, den sie verloren hat, wo sie eben ein kleines Mädchen ausschalten musste, dass das sich so ergibt, in der Simulation so ergibt, wie sie sich gewünscht hätte, dass sie das Mädchen rettet und dann eben melden kann, hey, I did it, I saved the girl. Ja. Dass das eigentlich ihre Wunschvorstellung war. Ich meine, es war trotzdem alles schlimm und anstrengend, aber dass da einfach diese kleine Änderung dann ihrem Bewusstsein in diesem, weiß nicht, hat in ihrem Gehirn, dass sie das eigentlich nur beruhigt, wenn sie einen Kampf durchlebt, aber der am Schluss sozusagen positiv ausgeht, weil sie der in der echten Welt verloren hat. Und so habe ich es verstanden, dass das Einzige ist, was sie wirklich ruhig stellt. Und das wäre halt meine Hoffnung, dass sie das irgendwann durchbricht, weil sie weiß, es war nicht so. Die Welt ist leider nicht, ist nicht so einfach, weil damals war es ja wirklich das Mädchen, das die anderen umgebracht hat und so. Und May weiß eigentlich, dass die Sachen leider meistens nicht einfach sind. Das war die eine Sache, wo ich so gehofft habe, ja, vielleicht checkt sie es deswegen noch. Und dann wollte ich nochmal auf eine andere Sache zurückkommen, wegen May und Coulson. Ich bin ja immer eine große Verfechterin von Freundschaften und ich frage mich schon, oder ich bin gespannt, was sie aus der Geschichte machen, weil, also Freundschaften, Liebesbeziehungen können sehr nah beieinander liegen. Und ich glaube schon, dass May sehr viel für Coulson empfindet. Also natürlich und umgekehrt auch. Aber es ist jetzt schon die Frage, ob quasi Radcliffe das dann einfach ausgenutzt hat und da noch mehr einen romantischen Plot dran gehängt hat, um irgendwie Coulson noch näher zu kommen. Oder ob es eigentlich schon so ist, dass Coulson auch sagt, nein, wir sind so eng befreundet, das ist keine Liebesgeschichte, oder natürlich ist es eine Liebesgeschichte, wir wissen, wovon wir reden, romantische Zweierbeziehungen und so weiter, also eine Liebesgeschichte, aber halt doch zwischen Freunden und Freundinnen. Also, und da bin ich mal gespannt, was sie da draus machen, ob es quasi heißt, natürlich empfinden wir sehr tief füreinander, aber daraus entsteht jetzt keine sexuelle Beziehung oder so. Oder ob sie wirklich sagen, nein, das ist jetzt eine romantische, sexuelle Beziehung, die da draus entsteht. Ja, ich kann mir auch nur vorstellen, dass May und Coulson da vielleicht wie Abstand dann brauchen nach dem Ganzen. Ja. Ich weiß nicht, weil ich finde es jetzt auch gerade, ich meine jetzt mit Fitz und Simmons haben wir eigentlich so etwas schon gesehen. Mhm. Und dann wäre hier, also ich habe das Gefühl, es wiederholt sich dann und dann hätten wir im Team wie so zwei Beziehungen, die über lange Zeit von Freundschaft zu Liebes-, ja, sexuell Beziehung gekommen sind. Und, aber was wir ja noch in der Episode 11 gesehen haben, ist ja wirklich der Punkt, wo May sozusagen ausgetauscht wurde. Ja. Und das war ja eben, als sie Ada eskortieren wollte und da haben wir vorher noch die Szene gehabt, wo sie eben so sagen, ja, sie müssen dann, also all diese Momente, wo sie schon angestoßen haben und so, das war dann doch vorher schon noch echt. Also wir haben ja vorher schon so Hinweise gesehen, wo sie auch, wo sie gesagt hat, als sie gestorben sei, hätte sie Coulson gesehen und so. Aber ich meine, es kann immer noch freundschaftlich dann viel Bedeutung haben. Es muss nicht immer, oh, das ist, weil ich jetzt eine Art Anziehung spüre oder so. Genau. Deswegen, also es, der Grundboden ist wohl schon da und vielleicht hat Radcliffe es einfach so noch programmiert, hey, nützen wir das aus, pushen es eben noch ein bisschen mehr. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch all dem, die dann vielleicht genau sagen, oh, das fühlt sich jetzt gerade nicht richtig an, aber vielleicht gehen sie auch den romantischen Weg. Weil ich Radcliffe halt auch zutraue, dass er das nicht checkt. Dass er nicht checkt, wie tief Freundschaften gehen können und dass er da was falsch liest. Auch möglich. Genau. Und dann die Androidin May hat es einfach dann so gepusht, dass dann eben mit Kuss und so Andeutungen, ja. Dabei könnte das auch anders sein. Also weil ich fände es schön, wenn irgendwie die Serie, gerade weil du auch sagst, wir haben Fitz und Simmons und ich fände es schön, wenn die Serie zeigen würde, ja, vielleicht sind May und Coulson zurzeit die wichtigsten Menschen für sich gegenseitig auf dieser Welt. Aber das muss nicht direkt bedeuten, dass daraus eine romantisch-sexuelle Beziehung werden muss. Ja. So. Und trotzdem kann sie ihn gesehen haben, als sie tot war. Oder trotzdem können sie diesen Whisky miteinander trinken wollen. Weil sie einfach sehr wichtig sind füreinander. Und das auch nicht heißen muss, dass May ihre Gefühle nicht zulässt. Sondern das schätzen wir ja gerade an May, dass sie quasi dieses sehr Zurückhaltende hat. Oder dieses aber wir wissen, dass in entscheidenden Momenten wissen wir, was May fühlt. Also auch im Zusammenhang mit Daisy oder so. Also wir sind ja nicht blöd. Und die Leute um sie herum auch nicht. Also Coulson und Daisy wissen, was abgeht mit May. Ja. So, und nur weil andere Leute so denken, sie ist ja so verschlossen, denke ich, ja, wenn du zu blöd bist, um diese Person zu lesen, ist das dein Problem. Mhm. Quasi. Ja. Das war's nochmal zu May. Es ist so ein, also ich empfinde es auch so klassisch, so Shipping, wie soll ich sagen, also weil May und Coulson habe ich so im Fandom schon mitbekommen, dass sie eben so Mutter-Vater-Rolle von der Gruppe darstellen, aber das heißt ja nicht, dass sie dann auch wirklich zusammen sein müssen. Und jetzt ist wie so die Serienmacher so, okay, Coulson hat momentan kein Love Interest, May hat kein Love Interest, ja, machen wir sie einfach zusammen. Und es dürfen auch einfach mal sehr gute Freunde sein. Das ist so, finde ich, so klassisch Hollywood-Logik. So, eine Frau und ein Mann verbringen viele Zeit freundschaftlich miteinander. Sie müssen sich irgendwie jetzt auch noch attraktiv finden und eine klassische romantische Beziehung eingehen. Da bin ich immer so, es könnte auch mal anders sein. Genau. Das sehe ich auch so. Und dann fand ich uns einfach super. Wir hatten so recht. Fitz ist auf dem. Ich glaube, auf Deutsch kann man auch sagen, investigiert. Fitz, wir hatten recht, dass er einfach checkt, dass irgendwas, dass er halt diese Untersuchung durchführt und nicht quasi einfach nur besessen ist von Ada. Das war nicht so cool, dass sie das so gemacht haben. Und dass Gemma dann auch schnell, wo er es dann sagt, was genau los ist, dass das dann auch keine weitere Diskussion auslöst, sondern sie reagieren dann auch sofort. Ja. Nicht, dass Gemma jetzt ewig immer so, nein, du bist dumm, erst nicht, hast irgendwelche Gefühle für Ada, bla bla bla, sondern das haben sie genau dann nicht gemacht. Und dass sie quasi, damit haben sie ja eigentlich auch dieses Motiv mal so ein bisschen gedreht. Also weil quasi von den Filmen und anderen Serien, ich erinnere nur an Nummer 6 und Balta, diese... Ah, wie Battlestar, genau, ja. Genau, bei Battlestar Galactica, Balta und seine Nummer 6, die ich toll finde, aber es sind ja alles so Beispiele für Männer, die dann so irrsinnig fasziniert und eingenommen sind und von irgendeiner Roboterfrau. Und dass das hier quasi ein bisschen gedreht wurde, dass Fitz quasi cleverer ist als das und das Potenzial sieht darin, sich mit Ada weiter auseinanderzusetzen. Ja. So. Und es ja am Ende danach wirklich gewinnbringend ist und er halt dieser Weg sinnvoll war, dass er das gemacht hat. Das stimmt, das war schön. Mhm. Also, dass dann nicht die klassische männliche Figur hat Gefühle für eine attraktive Androidenfrau. Genau. Mehr. Und es ist auch schön, weil es irgendwie zu Fitz passt, weil er ist ja seit Beginn der Serie steht er für eine spannende, selten gezeigte Männlichkeit. Ja. Der ja eigentlich gut weiß, was er will. Auch. Das ist auch schön, finde ich, immer an ihm. Dass er sich selbst kennt. Und das ist auch etwas, worüber wir reden wollten, über seine Backstory, die hier ein bisschen gezeigt wird. Und dass auch wieder, dass quasi seine emotionale Stärke auch wieder bestätigt wird. Also, dass Gemma ihm sagt, nein, nein, nein, du bist nicht schwach damit, dass du Leuten vertraust. Genau. Also, es ist genau seine starke Seite an ihm, dass er mit all diesen Erfahrungen nicht davon gebrochen wird. Ja. Also auch wenn er jetzt in dieser Folge, also dann am Schluss zum Teil schon sehr traurig und so hoffnungslos war und so, aber Gemma zeigte mir, nein, du bist ja nicht, das ist ja nicht dein ganzes Wesen dann. Mhm. Dass das mit Ward, Radcliffe, seinem Vater, dass das nicht alles an ihm dann so bricht. Ja. Also das mit dem dass dieser Vater ihm so einen Minderwertigkeitskomplex aufgedrückt hat. Für mich war das jetzt ein bisschen aus dem Nichts. Ja. Also fand das ein bisschen, also ich finde das schon interessant, so die Hintergrundaspekte von dem Charakter zu lernen, aber hier war es einfach so, oh, auf einmal redet Radcliffe Robert über seinen Vater und auf einmal kommt das alles hervor und nicht so. Und bei Mac war es ja in der Folge vorher auch ähnlich und ich weiß nicht, ob die Schreiber jetzt einfach wieder das Gefühl haben, oh, machen wir doch das mal. Und das ist jetzt einfach so ein bisschen explodiert. Aber vielleicht machen sie noch mehr daraus. Aber also, ja, irgendwie weiß ich noch nicht genau, was ich dazu mehr sagen kann. Bei Fitz fand ich die Backstory quasi schlüssig. Also wenn sie damit das weitererzählen wollen, dass er ja eben, der Vater hat ihn zurückgelassen und emotional fertig gemacht. Ward hat sein Vertrauen gewonnen und hat sie alle hintergangen, wobei ich bei Ward wieder sagen würde, ich glaube, es ist ein schwieriges Verhältnis, weil Ward ja so halb auch emotional abhängig von ihnen war. Also es war ja kein klarer, also es war ein klarer Schnitt für die Personen, die hintergangen werden, aber ich glaube, für Ward war es nicht, ich habe nie was für euch empfunden. Das sagte er schon, dass er quasi, also ich denke, Ward war einfach in der Hinsicht psychisch krank. Ich glaube, das darf man so sagen. Dass er immer noch dachte, ja, aber wir sind doch eine Familie. Und so. Ja, genau. Genau. Also, die Illusionen. Ja, und es ist nicht, also es ist nicht, dass von Ward dieses Vertrauen oder so nicht auch aufgenommen wurde, auch emotional irgendwie so. Und dann haben wir jetzt auch wieder Radcliffe, der quasi ein interessanter Kollege dargestellt hat für Fitz. Ja, also von daher hat die Backstory immerhin Sinn gemacht, auch wenn es für mich auch so ein bisschen aus heiterem Himmel kam, weil das wurde noch nie angedeutet irgendwie. Dass er in der Kindheit das hatte. Aber der Witz an allen Agents of S.H.I.E.L.D. ist ja, dass sie eigentlich kein Privatleben haben und wir nichts wissen über sie. Und von daher kann das nur aus heiterem Himmel kommen. Wobei wir... Stimmt, ja. Und May ist quasi die Einzige, weil sie die Cavalry ist, bei der irgendwie klar war, da ist was passiert früher. Aber auch das ist ja nicht in ihrem Privatleben passiert, sondern in ihrem Arbeitsleben. So. Mhm. Und es kommt immer aus heiterem Himmel. Ich meine, weiß ich irgendwas über Gemma und ihren Hintergrund? Nein, gar nicht. So. Und bei Mac fand ich es aber stärker mit dieser Tochter und seiner Ex-Frau, dass ich dachte, wird da jetzt noch was draus gemacht? Oder ist das quasi einfach so ein Nebenplot, Beziehungsplot mit Elena? Oder wird da noch was draus gemacht? Weil wenn nicht, finde ich es auch ein bisschen mager. So. Also ich finde auch, dass da noch was draus gemacht werden muss. Und es hat aber insofern für mich gepasst, als dass Mac schon immer dargestellt wurde als eine Person. Also es überrascht mich jetzt nicht, dass Mac mal eine Familie gründen wollte oder so. Aber ich, für mich wird es so, okay, warum erfahren wir das jetzt? Wird daraus noch irgendwas? Und die Frage ist halt, ja, ob sie jetzt Mac und Elena quasi wie als ihren Beziehungsplot haben. Also, dass das jetzt gar nicht so viel mit ihrer Arbeit oder mit den Abenteuern, die sie erlebt oder hauptsächlich zu tun haben wird, sondern einfach so nebenher läuft, das Beziehungsplot. Und da bin ich dann erstmal gespannt, ob das funktioniert. Mhm. Irgendwie hat sie es ja auch dann gerade wieder aufgelöst, wo er ihr alles beichtet und sie dann natürlich nicht mehr sauer auf ihn ist. Und ich sehe jetzt gar nicht, was da weiter passieren könnte. Genau. Weil es war ja nur auf den Geburtstag seiner Tochter konzentriert, dass er dann seine Ex-Frau unterstützen muss. Aber die restlichen Tage im Jahr sind ja dann, glaube ich, kein Thema. Außer, nein, ich glaube, da passiert nichts mehr. Ja, ich meine auch nicht unbedingt in Bezug jetzt auf seine Tochter oder auf seine Ex-Frau, sondern in Bezug auf Mac und was er will in seinem Leben. Aha, dass vielleicht das dann auf das zwischen Elena und ihm dann irgendwelche Spannungen noch weiter... Okay, ja, oder nicht unbedingt Spannungen, sondern einfach irgendwelche Entwicklungen. Also warum? Ja. Die Frage ist, warum haben wir das erfahren über ihn? Ja. gibt es, also weil vielleicht... entwickelt sich daraus eine Geschichte, dass Mac doch aussteigen will bei S.H.I.E.L.D., weil er etwas anderes will in seinem Leben oder so. Und dass das quasi wie ein erster Baustein dafür war. So, also es müsste nicht spezifisch weiter um Hope oder seine Ex-Frau gehen, sondern einfach um das Thema Mac und Familie oder Mac und seine Vergangenheit oder so. Mhm. Oder eben, oder ist es einfach dieser Nebenplot Mac und Elena und wie ihre Beziehung so weitergeht und so. Ja. Und ja, auch quasi für Elena war es ja eigentlich ein Charakter Entwicklung, weil sie nicht einfach neugierig und also weil sie nicht einfach in seine Akte geguckt hat, was halt voll nicht okay wäre oder so hintenrum, sondern ihn direkt angesprochen hat. Ja. So. Und Beziehungsratschläge von Phil Coulson angenommen hat. Und dass sie dann darauf hinweisen konnte, dass er und May ja vielleicht irgendwas haben. Oder das war auch in dieser Szene. Ja, stimmt, das war da auch. Ach je, gut. Sind wir mal gespannt. Vielleicht ist jetzt irgendwie auch die Agenda für die nächsten Folgen Beziehungskisten oder so. Das könnte vielleicht sein, weil jetzt geht es ja sicher darum, dass Coulson May zurückholen muss. Und dass sich dann da irgendwie alle sich so inspiriert fühlen. Nein, ich weiß nicht. weil der Agents of S.H.I.E.L.D. hat ja schon diese Ebene, dass das dann auch zum Teil sehr wichtig ist. Wer weiß, ja. Aber Elena und Mac sind ja eigentlich jetzt schon sehr recht weit. Also für den Standard von Beziehungsaufbau in einer Serie, weil jetzt sind sie ja doch wie schon zusammen. Wir müssen schauen. Genau. Ja. Wer auch interessante Beziehungen hat, sind die Königs. Das war so schön. Ich fand diese... Sind sie schon in der ersten Folge, die wir jetzt geguckt haben, aufgetaucht? Oder erst in der zweiten? Sie sind nur in der zweiten aufgetaucht. Ich dachte einfach, ach, diese Königs machen dieses Drama aushaltbar. Das war so gut. Das stimmt. Sie haben den Humor hineingebracht, ja. Weil ich einfach sonst fand ich so, dass wie die Russen sind die Bösen. Das fand ich so ein bisschen... ja, und nach sonst, oh mein Gott, May ist immer noch festgehalten und May Colson und da. Und dann kommen die Königs und ich hab's ausgehalten. So. Ja, das haben die zweite Folge, also Episode 12, hat deswegen hat immer eine andere Atmosphäre mit sich gebracht, ja. War aber sehr erwünscht. Ja. Echt, also weil sonst wäre es mir so ein bisschen so, es ist alles so schlimm und melodramatisch. Ja, genau. Also, was ich persönlich am lustigsten fand, als Radcliffe in den Erinnerungen vom einen König drin war und dann sieht er, wie er etwas zusammenbastelt und er so, oh, da war deine Bombe! Und dann ist so ein Darth Vader Wecker. Also, das fand ich, und er so, never mind. Die Szene fand ich, aber die war so schön trocken, blöd und also, die waren, also, weiß nicht, da haben sie es richtig gut. Weil sie machen ja, das sind so die Nerds und so die Geeks und so, und das kann manchmal auch zu viel sein, so, oh, sie machen sich einfach nur über die lustig, aber das fand ich einfach herzig. Ja, ich fand das auch cool. Also ich fand mehrere Sachen cool wegen den Königs, nicht zuletzt, dass der erste König quasi eine Königin war, also ihre Schwester. Das ist so cool, weil quasi wir haben wieder den Default weißen Mann, den es auch noch in unzähliger Ausgabe gibt, was wir immer noch nicht wissen. Das war so cool, dass sie das bis zum Ende... Ja. Einmal dachte ich schon, oh, sie haben es jetzt gelöst, es sind einfach nur Geschwister. Und dann war es ja doch wieder so, oh nein, aber das gibt doch Roboter. Aber... Nein, also es ist bis zum Ende nicht, weil sie sagen ja dann, ja, wir sind nur Technicians, aber... Also wir sind nur Techniker oder Mechaniker, aber am Ende ist dann doch wieder so, hä, gibt's jetzt doch welche? Also ja, das ist irgendwie voll verwirrend. Ja. Aber sie sagen ja schon, sie sind zusammen aufgewachsen und die Eltern werden genau, erwähnt. Das haben sie gesagt, aber ich glaube ganz am Ende, ich muss jetzt auch mal nachsehen, aber ich glaube am Ende ist dann trotzdem wieder so, hä, ja, dass man dann denken, vielleicht haben sie doch noch welche gebaut. Dass sie vielleicht schon alle aufgewachsen sind zusammen, aber dass sie trotzdem auch noch Versionen von sich gebaut haben und so. Ja, das ist extra so verwirrend und klar, ja. Das ist so ein schöner der Witz. Genau, ja. Ich finde es schön, wie sie das weiterhalten. Königfrau ist echt cool. Und dann wegen der Fanfiction, ich dachte einfach, genau. Quack ist so ein schlechter Shitname. Quack. So blöd, ja. Ich hab's zuerst habe ich gar nicht gecheckt, aber dann wegen Black und könnte nicht so, oh, da hätte man. Ich glaub, Quake Widow wäre viel besser. Ja, oder warte. Ja, ich dachte irgendwas mit Quake und Romanov oder so, aber. Ah, stimmt, ja. Quakerov. Naja, ich weiß auch nicht. Aber ich hatte dann irgendwie das Gefühl, es ist vielleicht auch extra ein schlechter. Witz. Für Leute, die... Also ich finde, es wäre ein Insider innerhalb von Fanfiction, dass es ein schlechter Shipname ist, dass du so denkst, nein, es gibt viel bessere. Mhm. Nicht, dass wir jetzt gerade coole... Ne. Aber Quack geht nicht, das ist viel zu nah an Quake und viel... Das klingt nicht gut, nein. Mhm. Ja. Quack ja, also ist Romano. Ja, gut. Also ich finde, dass es in der Welt vom MCU, also vom Marvel Cinematic Universe Fans gibt, die dann Fanfiction schreiben, ist eigentlich nachvollziehbar, dass das wie mal angesprochen wird, fand ich halt noch interessant. Daisy ist dann natürlich nicht so begeistert, weil er dann doch sagt, ja, ist ein bisschen steamy und oh nein, gehst besser nicht googeln und so. Und man stimmt, das ist ja dann oft so. Es war ein bisschen an der Grenze von, wir machen uns jetzt darüber lustig. Die blöden Fans, die im fiktionellen Charakter gern in sexuellen Beziehungen sehen möchten und so. Aber der Charakter von den also die Königs werden ja doch als sympathisch und als liebevoller Charakter dargestellt. Ja, und dass Daisy da nicht so begeistert ist, passt zu ihrem Charakter oder so. Ja, also es hat dann schon Sinn gemacht. Weil sie eh nicht so gerne Aufmerksamkeit hat. So. Ich fand auch, es war gerade noch so okay. Also mehr hätte ich dann auch wieder doof gefunden, weil Fanfiction immer einfach eher schlecht geredet wird von Leuten, die keine Ahnung haben. Aber ich fand, das war jetzt auch wirklich noch okay. So, und er eigentlich ja, eben weil die Königs sehr sympathische Figuren sind, er ist ja dann so begeistert von Quake und auch von der Fanfiction, also genau. Und was er sagt ja dann, ja, man hört so Sachen, er selber hat es nicht gelesen. Das stimmt eben schon. Man kriegt es eben mit, ohne dass man es bewusst aufsucht. Also ich weiß auch, dass von bestimmten Fandoms und dort die Art von Fanfiction und Fanart gibt, heißt nicht, dass man es selber auch konsumiert. Aber klar, es wird dann so angedeutet, dass er es schon selber aufgesucht hat. Ja, aber es stimmt beides, ja. Ja, ich habe so, ihr macht es jetzt als Witz, aber es ist wirklich so, wenn ich weiß, dass von Overwatch oder von Supernatural das und das gibt, ist das ja nicht, dass ich selber das wohl jeden Tag nachgoogle. Und auch wenn du selbst in einem Fandom drin bist oder Fanfiction auch liest, heißt das nicht, dass du alle Fanfiction liest. Aber du weißt trotzdem, dass es auch das und das und das und das gibt. Ja, genau. Weil Fanfiction eine Welt ist, in der sehr genau gesagt wird, auf was man sich einlässt. Das ist ja das Schöne an der Fandom-Kultur. Es wird alles genau bezeichnet oder eingeteilt. Das heißt, wenn du keine kitschigen Happy Endings haben magst, dann brauchst du das auch nicht haben. Genau. Genau, und dann bin ich eben mal gespannt, wie es mit Mac weitergeht. Also sein Glaube war ja auch wieder irgendwie so im mal wichtig, als er da sich Radcliffe zur Brust nimmt, wo Radcliffe ja dann schon irgendwie, glaube ich, Zweifel in ihm weckt. Also habe ich das Recht zu entscheiden, wer eine Seele hat und wer nicht. So. Und das finde ich schon spannend. Also ich finde das spannend, dass sie diese Figur als mit Mac eingebaut haben, die diese Glaubensfragen stellt in einem Universum, das so viele Dinge halt hat, wie eben Außerirdische und Kräfte und eine Riesenorganisation, die sich erlaubt, die Geschicke der Welt zu bestimmen. Ist es schon spannend, finde ich, diese Figur zu haben, die dann immer wieder sich diesen Fragen stellen muss. Was ja auch naheliegend ist, dass irgendjemand mal sich so fragt, hey, ist das nicht komisch, dass hier Dämonen, die wie der Satan ums Aussehen rumlaufen und so weiter und so weiter. Dass da im Mac ist jemand, der so eigentlich mit beiden Füßen auf dem Boden steht und also so der, er spricht eigentlich genau das an, da, wo wir als Zuschauer auch wohl mal die Stirn runzeln und eben, dann bringen sie das dieses Konzept von diesen Androiden und künstlichen Intelligenzen rein. Und dann gibt's, da wird eigentlich ein Riesenfass geöffnet. Und eben, also da gehen sie jetzt nicht alles drauf ein, aber er tut dann eben das mit der Seele, finde ich dann schon. Wie gehen sie jetzt damit um, dass die eigentlich wie das Gehirn kopieren können von einem anderen Menschen und so weiter. Und eben die May, da werden wir jetzt noch weitersehen, was mit ihr passiert. Wird die am Schluss auch einfach ins Feuer? Genau, sie haben ja jetzt, stimmt, Ada und Radcliffe, die sind ja dort, haben sie jetzt verbrannt. Ja. Also eigentlich haben sie es auch schon entschieden. Genau, aber wir haben quasi mit Mac jemanden, der die, mit dem die Frage dann aufgeworfen wurde. Und oft, und sonst kommt es nicht. Also viele Leute, die gläubig sind, sei es muslimischen Glaubens oder christlichen Glaubens oder so, sagen ja oft, der Zweifel ist inhärent im Glauben. Und also quasi, dass das dazugehört, dass du nicht behauptest, die letzte Wahrheit zu haben und es ja eben darum geht, an Dinge zu glauben, weil es nicht möglich ist, bis ins Letzte zu wissen. Und deswegen finde ich es eigentlich eine schöne Darstellung von jetzt in diesem Fall einem christlichen Mann, dem Glaube wichtig ist und der dann immer wieder auch den Zweifel zulassen muss. So. Und ich glaube nicht, dass jetzt Mac der war, der das angeordnet hat, sondern das war quasi die Organisation und nicht er hat am Ende diesen Zweifel unterdrückt und dann die verbrannt oder so, sondern bei ihm haben wir dieses Moment immer noch, ist eigentlich immer noch da. Also die Frage wurde nicht geklärt, die Radcliffe ihm gestellt hat. Ja, warum soll ich keine Seele haben? Das wurde eigentlich nicht beantwortet. So. Also das wurde offen gehalten. Ja, also ich fand das zwei sehr schöne Folgen. Und also ich meine, wenn die Königs auftauchen, ist ja nicht immer cool. Ja. Ja, also ich fand es richtig cool. Und auch einfach, ja, nee, einfach cool. Und wenn sich die Serie eben nicht immer so ernst nimmt, ist eh auch erfrischend. Ja, ich fand das auch so albern mit der Zwiebel. Ich habe diese Ah, Zwiebel, mit dem Bösewicht, genau, ja. mit dem Wissen, wie er da seine Zwiebel nimmt. Und ich dachte nur, Zwiebeln haben Schichten. Ich weiß nicht, ob irgendwer sich an Shrek erinnert. Ah, ja, stimmt, das kommt dort vor. So blöd. Ich Ja. dachte, was will er mit dieser Zwiebel? Alles klar, es geht darum, dass Wodka besser schmeckt. Ist auch noch nett, also so. Wenn ihr meint. Also es war ein bisschen witzig, ja. Was ja da noch war mit diesen Russen und den Watchdogs, dass sie ja glauben, dass Coulson Ja. der Hauptgrund ist, wieso all diese Alien-Sachen auftauchen, weil er halt überall dabei war. Und ich einfach so, also, ja, naja, okay. Also ich finde es ein bisschen unlogisch, aber du hast vorher, bevor wir losgelegt haben, noch erwähnt von wegen so Verschwörungstheorien. Ja, Und dann macht es wieder Sinn, weil es gibt ja tatsächlich so viele, jetzt tut mir leid, halt blöde Verschwörungstheorien oder absurde Verschwörungstheorien, dass das dann doch eigentlich noch schnell passieren kann, dass jemand deswegen dann meint, Coulson hat da irgendeine Übermacht, um das entscheiden, ob solche Alien auftauchen und ja. Inhumans entstehen und so weiter. Weil weiter erklärt haben sie es ja nicht. So einfach so, ja, er ist einfach überall dabei und jetzt wollen wir ihn, weiß nicht, umbringen oder einfach mal in die Hände kriegen. Weil die Watchdogs Ja. eigentlich von Anfang an so als fanatische Terrorgruppe dargestellt wurden. Und dass die dann so do, also so quasi so komischen Überzeugungen nachhängen, könnte vielleicht doch wieder naheliegend sein. Ja, Ja. im Weil es nicht, also ich kann immer noch stimmt. Nadir nicht so richtig einschätzen, weil ich Die gerade mag wohl sage, einfach. genau, also ich weiß immer noch nicht so recht, was ihre Rolle eigentlich ist in dem Ganzen, weil es gibt ja, also die Watchdogs sind nicht irgendwelche Leute, die um ihre eigene Macht zu ergänzen, kalt und berechnend irgendwelche Dinge machen. Also die gibt es ja auch. Und diese Leute würden, glaube ich, nie, also diese Art von Bösewicht würden nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängen, weil die sind so auf sich selbst konzentriert und sind relativ illusionslos über das Funktionieren der Welt, würde ich sagen. Und eigentlich nur auf den eigenen Machtausbau aus. Also ich finde, solche Bösewichte gibt es ja öfters. Ah, wobei. So, sondern die Watchdogs sind ja eher so hitzköpfig irgendwie und es geht uns nicht gut, wir müssen irgendwas tun. So. Ja. Wobei ich jetzt gerade wieder, stimmt mir gar nicht, bei Person of Interest, jetzt kommen Spoilers für alle Staffeln von Person of Interest. Genau. Etwa 2 Minuten. Und zwar bei Person of Interest, dieser Typ, dieser Alte, der ja quasi auch so mega intrigant ist. Ja, Der, der Anführer von, wo den Samaritan in die Wege leitet. genau, Ja. der hat doch quasi auch, hängt diese Verschwörung, also dieser Theorie, diesem Glauben an, dass die Menschen schlechter sind als Maschinen. Ja, Und also das, dass diese Maschine besser alles in die Hände genau. nehmen soll, ne? Und ich finde ja immer noch, dass er quasi einfach selbst mega, mega machtgierig ist und deswegen und nur eine Maschine über sich irgendwie erlauben kann. Aber es ist mir gerade nur aufgefallen, dass das ja eigentlich auch eine Figur ist, die sehr kalt und berechnend ist, aber die auch irgendwie so einen hohlen, blöden Grund hat. Aber ich Ja, wie glaube, so eine andere Art von Gott, ja, genau. eigentlich nacheifert und Ja. dann sich als dessen rechte Hand oder der alles ausführt, sieht. Ja. So, also Eigentlich das, ein Untergebener. ja. Gut. Aber wir können ja, vielleicht müssen wir auch einfach mal wieder über Bösewichte reden. Genau, das ist mir gerade nur eingefallen, weil ich dachte so kurz an den auch, dass der ja auch so, wie er halt auch diese Terrorgruppe von Grund auf aufbauen lässt und so Ja. und dass er so die Figuren auf dem Spielfeld zurechtrückt und dachte, die Watchdogs sind eine andere Art von Gruppe, aber dann ist mir eingefallen, dass er ja quasi auch eben dieses komische Mindset hat, also dieser komische Glaube. Genau, aber grundsätzlich stimmt. Ich glaube, grundsätzlich gibt es auch so Figuren, die auf ihren persönlichen Spoiler wieder aus, die auf ihren persönlichen Vorteil bedacht sind und dann nicht irgendwie plötzlich das denken, die sind alle schuld, dass es schlecht ist auf der Welt, sondern schauen einfach, wie kann ich am meisten für mich selbst rausholen. Genau, und die Watchdogs sind halt nicht so. Ja, also jetzt, die Definition der Watchdogs hat jetzt in den letzten paar Folgen war eh sehr unklar. Also irgendwie komme ich da. Also zum Teil werden sie ja wie so eine Art Rechtsextreme dargestellt, die dann eben einfach gegen die Inhumans, ja, wie sagt man, Bigotry ausüben und Hate Crimes und so weiter. Das hat also wie so eine Parallele auch gemacht, eine politische. Ja, also irgendwie da bin ich nicht so ganz zufrieden mit dem, wie sie da diese Bösewichte, ja, und deren ihre Motivation erklären müssen. Also ich verstehe jetzt auch noch nicht, ob dieser tolle Russe mit seiner Zwiebel jetzt eigentlich der Superior ist. Also weil nur dir, ja, sagt doch öfters, nee, da müssen wir mit dem Höheren reden und ist er, ja, jetzt ist der Anführer? Weil, also bis jetzt. Sie haben es nicht klar gesagt, aber es wird mal so angedeutet. Aber ja, könnte sein, dass jetzt das. Weil bis jetzt, also ich finde, bis jetzt ist er noch nicht irgendwie besonders beeindruckend, finde ich. Also ich finde es einfach so ein bisschen lustig, wie er in seinem U-Boot sitzt und Zwiebeln schneidet. Quasi. Ja. Naja. Aber ich glaube jetzt die Agents of S.H.I.E.L.D. Leute interessiert jetzt, glaube ich, Radcliffe und dass er May irgendwo festhält, ja, mehr, dass die da noch dabei sind. Genau. Nein, um das geht es natürlich auch, aber die emotionale Gewichtung liegt jetzt, glaube ich, mehr auf Radcliffe, ja, das stimmt, als Bösewicht. Der so ist auch der spannendere Bösewicht, also weil, ja, er einfach so schwer zu greifen ist. Finde ich. Ja, und er ist ja noch in dem Sinn komplex. Er will ja doch nicht, dass jemand zu krass verletzt wird. Er bricht ja da dieses Theaterspiel eigentlich ab, ja, als der eine König so stark bedroht wird und sagt so, nein, das machen wir jetzt doch nicht so. Also ihm geht es dann doch darum, nein, es muss uns niemand unnötig sterben, ja, unnötig Schmerzen erleiden. Aber trotzdem hat er halt nicht so gute Strategien jetzt umgesetzt, ja, und das mit May ist ja eh eigentlich auch eine Form von Gewalt, also das, ja, auf ist jeden Fall keine Frage. Ist furchtbar. Aber ja, er ist auf jeden Fall spannend. Also weil es ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wüsste gerne, was ihn eigentlich treibt. Also eben, ob es am Ende halt wirklich das ist, was von Anfang an sein Ding war, dass er quasi das Macht übers Leben erhalten möchte, weil das war ja quasi von Anfang an seine Cyborgs. Wie kann ich das Altern austricksen? Wie kann ich, ja, das Leben selbst bestimmen? Also diese Wissenschaftler, ja, Wahnsinn möchte ich vielleicht nicht sagen, aber so diese wissenschaftliche Neugierde auf Spitze getrieben. Ja. Und das wissen auch nicht, wie fest. Also er hat ja bei der Darkhold nicht so viel gelesen. Er hat ja erst irgendwie dort nur kurz reingeschaut, dann selber gesagt, nein, da darf man eigentlich nicht drin lesen, sonst wird man verrückt und so, aber eben, aber er wusste ja schon in dem Moment, dass er es haben will, weil er hat, ja, nur so kurz reingeguckt, damit er dann es, ja, richtig haben kann, aber ja, er ist nicht einfach, eben, er ist keine fanatische Figur. Nein, sondern das doch nicht. Ne? Hat eigene Interessen und hat Motivation. Und ja, ich hoffe, dass wir noch mehr über ihn erfahren. Mhm. Jetzt. Also über seine Motivation und was er eigentlich will und so. Cool. Ja. Dann sind wir doch gespannt auf, genau, was in den nächsten Folgen passiert mit all diesen Sachen, was wir noch über Radcliffe erfahren, ob es noch mit Max Charakterentwicklung weitergeht oder ob es speziell um ihn und Elena geht, ob diese Beziehungsgeschichte weitergeführt wird, ob wir endlich May retten, ob May rettet, der Roboter vielleicht wieder aufsteht. Ob sie hilft. Oder, ja, so, ja, genau. Ja. Ob die Königs vielleicht doch nochmal auftauchen, wobei wir sie, glaube ich, verabschiedet haben. Und ja, bis dahin wünschen wir euch allen viel Spaß beim Serienschauen. Werden wir auch haben. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss. Tschüss.